Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 28. August 1788. Seit meinem letzten Briefe an dich bin ich ernstlich krank gewesen, die Krämpfe wurden heftiger und hielten etliche Tage an. Petzold, der dazu gerufen wurde, riet auf Gallensteine in der Leber. Dies ist auch Koppes Meinung gewesen, als ihm die Umstände gemeldet wurden. Ich brauchte ölige Mittel und Opiate. Die Krisis war eine förmliche Gelbsucht. Als diese sich zeigte, hörten die Krämpfe auf. Ich schlief, konnte auf der linken Seite liegen, welches vorher nicht möglich war, fühlte keinen lokalen Schmerz. Auch der Appetit fand sich. Jetzt wird es täglich besser, die gelbe Farbe im Gesicht und besonders in den Augen verliert sich nach und nach. Auch fühle ich mich heiter und frei im Kopfe, wohl mir, wenn ich nunmehr wenigstens auf eine Zeit lang Ruhe habe. Wenigstens scheint doch nun das Übel nicht von Hämorrhoiden zu kommen, und das ist mir lieb. An meiner Diät soll's nicht fehlen, wenn ich wieder gesund bin. Es ist beschlossen, künftigen Winter täglich eine Stunde auf die Reitbahn zu gehen. Was du mir sonst über diesen Punkt schreibst, scheint mir nicht unrichtig, und ich werde von deinem Rate Gebrauch machen. Sonst ist bei uns alles wohl. In dem, was du über dich schreibst, finde ich viel Wahres. Nur hast du deine Untauglichkeit für die Gesellschaft mit allen Menschen gemein, die mehr in der idealen als in der wirklichen Welt leben. Anfangs setzt man in einem solchen Falle die Wesen um sich her zu tief herab. Einige zufällige Erfahrungen belehren uns eines anderen. Man überspringt sich nun im Gegenteil und fängt an, sie auf eine zu hohe Stufe zu stellen. Die Wirklichkeit passt nicht in der Folge zu unseren Idealen, und dies macht missmütig. So ist mir's oft gegangen und wird mir noch oft so gehen, denn tausend Erfahrungen dieser Art hindern nicht, dass man im einzelnen Falle wieder den nämlichen Gang geht. Auch macht dies nicht unglücklich, sondern gibt nur momentane üble Launen. Es bleiben uns Genüsse genug übrig. Die Art, wie du an dem Menschenfeind arbeitest, gefällt mir, und ich glaube, dass er auf diesem Wege zu etwas Vorzüglichem werden kann. Auf dein neues Sujet für die griechische Manier bin ich begierig. Dass es Perioden gibt, wo einem die Alten besonders wohl tun, begreife ich wohl. Nur fürchte ich, würden sie mir jetzt auf die Länge zu leer und zu monotonisch sein, besonders die klassischen unter ihnen. Mit allem Respekt für ihre Manier verlangt man doch oft nach mehr Geistesnahrung in diesem Stoffe. Übrigens habe ich gegen deine Art, sie zu studieren, nichts einzuwenden. Der Eindruck des Ganzen geht immer verloren, wenn man sie zuerst in einer Sprache liest, die uns weniger geläufig ist. Sophiens Bruder wird in einigen Tagen hier sein, um sie abzuholen. Ich bin mehr neugierig als begierig auf ihn. Wir gehen in wesentlichen Punkten sehr voneinander ab, und ich zweifle, ob er von seinen Meinungen abzubringen sein wird. Noch eine Neuigkeit, die Albrecht lässt sich von ihrem Manne scheiden, um Hahnen zu heiraten. Sie führt einen Ehebruch an, der vor vielen Jahren geschehen sein soll, und den Albrecht einräumt. Hahns Mutter und Verwandte widersetzen sich der Heirat, er hofft aber durchzudringen. Sie will alsdann vom Theater abgehen. Albrecht spielt den Großmütigen und wird wahrscheinlich bezahlt. Lebe wohl, alles grüßt, Körner.